Hier kommt Doppelfernsprecher Sonnenallee 13 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Dame, die hier im Ladenlokal der Firma Flugbörse hinter einem Schreibtisch sitzt und an einem Computer arbeitet. Ansonsten ist hier an diesem Reisebüro Flugbörse sind einige bunte Hinweisschilder ausgehängt, unter anderem mit der Aufschrift Bangkok 589 Euro, Johannesburg 710 Euro, San Francisco 550 Euro, Sydney 1319 Euro, Delhi 589 Euro und New York 350 Euro. Ansonsten, außer einem kleinen Graffiti an einem Friseurgeschäft in deutscher und arabischer Sprache mit der Aufschrift Araber Baus hier in der Sonnenallee, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.